Da ist sie, rief Maggie und deutete mit zitternder Hand auf den Fluss. Seht ihr sie? Sie lief los, so schnell sie konnte. Doch kurz bevor sie am Ufer ankam, wurde sie von Russell und Morley überholt. Sie blieb stehen, begann zu weinen und sah undeutlich durch die Kristallsplitter ihrer Tränen, wie Thug und Fraser ebenfalls den Fluss erreichten, wie die vier Männer hastig hinauswarteten, wie Mary Morley das Geschehen fassungslos beobachtete. Und dann sah sie, wie die Männer Betty Joes Körper aus dem Wasser hoben und an Land brachten. »Sie ist tot«, dachte sie. »Gestorben, während wir darüber gestritten haben, ob wir die Sophothek betreten sollten oder nicht.« Zögernd ging sie auf die anderen zu, die um Betty Joe herumknieten und sich mit der Mund-zu-Mund-Beatmung ablösten. »Wird sie es schaffen?«, fragte sie. »Nein«, erwiderte Fraser. »Mein Gott, warum hat sie das getan?« »Vermutlich irgendein psychischer Druck, der sich über lange Zeit aufgebaut hat.« Morley warf dem Psychiater einen hasserfüllten Blick zu. »Sie Narr! Sie stumpfsinniger Narr!« »Es ist doch nicht meine Schuld, dass sie tot ist«, sagte Fraser aufgeregt. »Ich habe hier nicht die notwendigen Vorrichtungen, um jemand völlig durchzutesten. Hätte ich sie gehabt, wäre es mir möglich gewesen, ihre suizidale Neigung zu erkennen und zu eliminieren.« »Können wir sie in die Siedlung zurückbringen?«, fragte Maggie mit brüchiger Stimme. Vor lauter Tränen konnte sie kaum sprechen. »Wenn ihr vier sie tragt...« »Wir hätten weniger Mühe, wenn wir den Fluss runterfahren könnten«, warf Thug ein. »Das würde den Weg um die Hälfte abkürzen.« »Aber wir haben kein Boot«, sagte Mary Morley. »Als wir den Fluss überquerten, habe ich etwas gesehen, das wie ein Floß aussah. Kommt, ich zeige es euch.« Russell winkte ihnen, ihm zum Ufer zu folgen. Und tatsächlich. Da lag es, von der Strömung in einer schmalen Bucht gefangen. Es schwankte leicht auf den Wellen. »Als warte es auf uns«, dachte Maggie, »um einen von uns heimzutragen, der hier draußen gestorben ist.« »Belsnurs Floß«, sagte Thug. »Stimmt«, bestätigte Fraser, der sich am Ohr zupfte. »Er hat gesagt, dass er irgendwo hier draußen ein Floß baut. Seht ihr, wie er die Balken mit Elektrokabeln zusammengebunden hat? Ich frage mich nur, ob das Ding auch sicher ist.« »Wenn Glenn Belsnur es gebaut hat«, sagte Maggie mit fester Stimme, »dann ist es sicher. Legt sie drauf.« »Und zwar sanft«, dachte sie, »mit Ehrfurcht. Was ihr tragt, ist heilig.« Mühsam, mit einer Menge gegenseitiger Ratschläge, schafften es die vier Männer schließlich, Betty Joes Leichnam auf das Floß zu heben. Dort lag sie dann, die Hände gefaltet, die leeren Augen auf den hellen Mittagshimmel gerichtet. Aus ihren Kleidern sickerte immer noch Wasser, und ihr Haar erschien Maggie wie ein Schwarm schwarz glänzender Wespen, der sich um einen Feind ballte, ihn nicht mehr freigab. »Vom Tod eingehüllt«, dachte sie, »von den Wespen des Todes. Und wir, die wir noch übrig sind, wie viel Zeit haben wir noch? Wann trifft es uns? Wer ist der Nächste? Ich vielleicht? Ja, vermutlich ich.« »Wir haben alle neben ihr auf dem Floß Platz«, sagte Russell. Er wandte sich Maggie zu. »Wissen Sie, an welcher Stelle wir dann wieder an Land gehen müssen?« »Ich weiß es«, meldete sich Fraser, noch bevor Maggie antworten konnte. »Gut, brechen wir also auf.« Russell führte Maggie und Mary Morley die Uferböschung hinunter und half den beiden auf das Floß. Eine Geste der Höflichkeit, wie sie Maggie seit sehr langer Zeit nicht mehr erfahren hatte. »Danke«, sagte sie leise. »Seht euch das an«, rief Morley in diesem Moment. Sie alle wandten sich um und blickten auf das Gebäude. Der künstliche Hintergrund hatte begonnen, sich wieder zu verdichten. Das Gebäude schwankte hin und her, als würden sich seine massiven Mauern verflüssigen. Und während die vier Männer das Floß hinaus in die Strömung schoben, sah Maggie, wie sich der riesige graue Quader auflöste und im dunstigen Braun eines vorgetäuschten Felsplateaus verschwand. In der Flussmitte angekommen, nahm das Floß gleich an Fahrt auf. Maggie, die neben Betty Joes Leichnam saß, fröstelte trotz der starken Sonne. Sie schloss ihre Augen und dachte, »Oh Gott, hilf uns, in die Siedlung zurückzukommen. Wohin trägt uns dieser Fluss? Ich habe ihn nie zuvor gesehen. Ja, soviel ich weiß, gibt es in der Nähe der Siedlung gar keinen Fluss. Womöglich fließt er also ganz woanders hin.